Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 953 an Schiller. Eben war ich im Begriff, nach Ihnen und Ihrer Arbeit zu fragen, denn nichts von Ihnen zu sehen und zu hören wurde mir zuletzt doch allzu lästig. Der Anblick des Stücks und der Rollenausteilung hat mich sehr vergnügt. Ich sollte denken, man müsste die Vorstellung vor Ostern zustande bringen, obgleich nur knapp. Freilich mit dem Ausschreiben der Rollen müsste es behend gehen. Ich dächte, man setzte einige Schreiber zusammen, die zu gleicher Zeit schreiben müssten, doch davon, sobald ich gelesen habe, jetzt nur recht herzlichen Dank. Weimar am 19. Februar 1804 G.